folgt den eigenen Schritten, hat den Abschied auf den Lippen. Sie dreht endlose Kreise, Tag ein, Tag aus. Was passiert mit den Jahren? Tage wechseln nur den Namen. Sie wollte nie lange bleiben, doch kommt nicht raus. Und sie träumt von ihrer Flucht in die Freiheit, die sie ruft. Denn das Leben, das sie sucht, findet sie hier nicht. Und sie träumt von ihrer Flucht, denn sie quält sich immer noch. Und die Welt scheint viel zu groß für einen ersten Schritt. Sie verlässt sich auf morgen, doch das Ziel ist klein geworden. Und die Schritte gehen schwerer, Tag ein, Tag aus. Alle anderen kommen weiter, alle klettern auf der Leiter. Nur um sie wird es leerer und sie kommt nicht raus. Und sie träumt von ihrer Flucht in die Freiheit, die sie ruft. Denn das Leben, das sie sucht, findet sie hier nicht. Und sie träumt von ihrer Flucht, denn sie quält sich immer noch. Und die Welt scheint viel zu groß für einen ersten Schritt. Und irgendwann gibt's Gerüchte, Leute erzählen sich die Geschichte, denn sie haben geklingelt und ihr Haus war leer. Und sie wünschen ihr die Flucht in die Freiheit, die sie ruft. Denn das Leben, das sie sucht, das fand sie hier nicht. Jeder wünscht ihr ihre Flucht, drückt die Daumen immer noch, hofft, sie fühlt sich riesengroß.